Kundgabe 6478. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.02.1956. Marienerscheinungen. Zeichen und Wunder. Wirken des Satans. Der Mensch achtet nur auf Zeichen und Wunder. Er will einen Einblick tun in das, was ihm verborgen ist. Er will erst unerklärbare Dinge erleben und diese erscheinen ihm glaubwürdiger als das reine Wort Gottes. In Wirklichkeit aber verstärken sie nur die Finsternis und den Irrglauben, denn sie sind nur als Machwerke dessen zu werten, der Verwirrung stiften will und immer dann besonders am Werk ist, wenn sich die reine Wahrheit Bahn zu brechen droht. Jedes aufblitzende Licht will er verdunkeln mit tiefster Finsternis. Selten nur werden sich die Menschen einsetzen für die Verbreitung der Wahrheit, wohingegen die Lüge und der Irrtum mit Windeseile Verbreitung findet und die Menschen nicht zurückschrecken, ihren Mitmenschen eine Kost vorzusetzen, die keinerlei Nährwert, dagegen vergiftende Wirkung hat. Es ist in der letzten Zeit vor dem Ende das Wirken des Satans offensichtlich, indem er sich gerade der Mittel bedient, die ein göttliches Wirken vortäuschen sollen. Gott hat den Menschen seinen Geist verheißen, und er hat dieses Geistwirken mit ungewöhnlichen Gnadengaben verbunden. Die Kraft Gottes äußert sich durch Menschen, die sein Wort verkünden, die seine rechten Diener sind auf Erden und die darum auch Dinge vollbringen werden, wie Jesus sie auf Erden vollbracht hat. Die Kranke heilen und jegliche Gebrechen von den Menschen nehmen können, die voller Weisheit und Kraft sind und ersehen können, was Gott über die Menschen senden wird. Die Wunder wirken werden, gleich ihm, weil Gott selbst durch seinen Geist in ihnen wirken kann, um die Menschen zum Glauben und zur Umkehr zu bewegen, ehe es zu spät ist. Aber alle diese Erscheinungen finden nur wenig Beachtung unter den Menschen, weil sie als unglaubwürdig der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben werden und weil sich nimmer mehr göttlich-geistiges hervordrängt wider den Willen der Menschen. In gleicher Weise aber wirket der Gegner Gottes vor dem Ende, indem er seine Kraft nützet zu trügerischem Wirken, zu Blendwerken jeglicher Art. Und dieses sein Wirken findet Beachtung. Er wird sich manifestieren und immer als Engel des Lichtes in Erscheinung treten. Er wird die Massen suggerieren. Er wird ihnen vorgaukeln, was sie sehen wollen. Denn dieses Begehren gibt ihm das Fundament für falsche Wunder, für Irrtümer aller Art. Menschen, die sich Götzenbilder schaffen, geben gleichsam dem Satan die Mittel in die Hand, durch die er nun wirken kann. Und weit schwerer ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie dem Widersacher zum Opfer gefallen sind, als ihnen diese Erscheinungen glaubwürdig zu machen. Denn auch dafür sorgt der Satan, dass die breite Masse davon Kenntnis nimmt und sich stets mehr ergötzt an den Wundern falscher Christi und falscher Propheten, an Erscheinungen, die zum Teil erlogen, zum Teil aber durch den Willen der Menschen selbst entstehen, weil jenem schlechten Wirken durch den Willen und Irrglauben der Menschen Vorschub geleistet wird, weil es dann keiner großen Kraft mehr bedarf von seiner Seite, um solche falschen Wunder in Erscheinung treten zu lassen. Gott wirket nicht in dieser Weise auf die Menschen ein, und Gott bedienet sich nicht jener, deren Denken so irregeleitet ist, dass sie selbst nicht das Rechte vom Falschen zu unterscheiden vermögen. Er wirket im Stillen. Er gießet seinen Geist aus über alles Fleisch, und Knechte und Mägde werden künden in seinem Auftrag und die reine Wahrheit aus Gott verbreiten. Nimmermehr aber wird er bestehenden Irrtum fördern. Nimmermehr wird er die Menschen darin noch bestärken. Und niemals werden sich hohe und höchste Lichtwesen so äußern, dass sie ihren eigenen Namen zu verherrlichen suchen. Der Satan aber kann sich festsetzen in Werken, die Menschenhände erstehen ließen, in völlig falscher Einstellung zu Gott. Werke, die einen bestehenden Irrtum noch festigen sollten und die darum auch ein rechter Aufenthalt sind für den, der Vater der Lüge und des Irrtums ist und bleiben wird, solange er wirken kann. Und die Menschen sind blind im Geist und erkennen nicht sein fluchwürdiges Wirken. Aber sie verschließen sich stets mehr der Wahrheit. Und darum wird der Gegner viel Erfolg haben, denn es ist die Zeit des Endes. Amen.